Deutschlandfunk, Hintergrund Politik. Heute, Sozialdemokraten bangen um die Macht, Schweden vor den Parlamentswahlen. Eine Sendung von Alexander Budde. Düfte von Kaffee und Kuchen verbreiten sich auf dem Sejlstör im Herzen Stockholms. Die Parteien locken das Wahlvolk mit allerhand Leckereien in ihre rustikalen Holzhütten, die sich wie ein frühzeitliches Wikingerdorf um den Platz gruppieren. Transparente mit markigen Parolen flattern im eiskalten Wind. Ab und zu schwingt sich jemand zu einer Rede auf. Wahlkampf in Schweden. So gemütlich ging es in den letzten Wochen nicht immer zu. Affären und Skandale sind auch im sozialen Schweden keine Seltenheit. Liberalenchef Lars Leijonborg ist gewöhnlich einer der Ersten, wenn es darum geht, auf die Verfehlungen von Amtskollegen hinzuweisen und allgemein den Verlust der Moral in der Politik zu beklagen. Doch nun muss Leijonborg erklären, wie es möglich war, dass Mitarbeiter seiner liberalen Volkspartei über Monate das Computernetz der regierenden Sozialdemokraten anzapften, Einblick in geheime Strategiepapiere nahmen und mit diesem Wissen die Reaktionen der eigenen Truppe steuerten. Watergate in Schweden, titelten die Boulevardzeitungen, und der Parteichef sah sich zu einem Kniefall vor der versammelten Nation genötigt. Leijonborg versicherte auf Ehre und Gewissen, von den Schnüffeleien der Parteikollegen nichts gewusst zu haben. Det är katastrof. Jag har bett om ursäkt. Jag vill be hela svenska folket om ursäkt. Es ist eine Katastrophe. Ich möchte das schwedische Volk um Verzeihung bitten. Die Verantwortlichen wurden aus ihren Ämtern entfernt. Und wir werden gewiss in der Partei darüber diskutieren, wieso etwas überhaupt geschehen konnte. Några slutsatser av det. Vi måste ha en diskussion i vårt parti. Hur kunde detta hända? Für Friedrich Reinfeldt, den Spitzenkandidaten der vier bürgerlichen Oppositionsparteien, kommt der Skandal so kurz vor den Wahlen zum schwedischen Reichstag denkbar ungelegen. Mit viel Mühe gelang es dem Vorsitzenden der Moderaten Sammlungspartei, bereits vor mehr als einem Jahr seine Allianz für Schweden zu schmieden. Dem Bündnis gehören neben den Konservativen auch die Liberalen, die Christdemokraten und das Zentrum an. Ihre notorische Zwietracht galt bislang als das größte Hindernis für eine Regierungsbildung der Bürgerlichen. Alle Beteiligten müssen Abstriche am eigenen Parteiprogramm und schmerzhafte Zugeständnisse machen, etwa in der Familienpolitik, der schwierigsten Frage in ihren Beziehungen. So wollen sich die Konservativen auch nach einem Regierungswechsel mit zwei bezahlten Papa-Monaten abfinden. Die mögen im übrigen Europa als Anreiz für ein größeres Engagement der Väter bei der Kindererziehung Schule machen. Bei der eigenen Klientel sind sie jedoch als ein Symbol staatlicher Übergriffe in die privaten Angelegenheiten der Familien verpönt. Das bäuerliche Zentrum wiederum verzichtet vorerst auf die Forderung, die 10 Kernkraftwerke im Lande möglichst bald vom Netz zu nehmen. Nicht einmal der Störfall im Atommeiler Forsmark konnte den Kompromiss bislang erschüttern. Dabei stand der Atomausstieg 35 Jahre lang ganz oben auf der Parteiagenda. Allerdings zeigen jüngste Umfragen, dass die meisten Schweden ihre Kernkraftwerke am liebsten behalten würden. Das Vertrauen in die Technik ist ungetrübt. Der Störfall hat keinen Eindruck hinterlassen. Der Ruf nach radikalen Reformen würde die konfliktscheuen Schweden verschrecken, betont Fredrik Reinfeldt. Der Oppositionsführer versichert deshalb bei all seinen Auftritten, dass er wirklich nur kleine Veränderungen im Sinn habe. En sak som slår oss svenskar är att vi... Wir Schweden mögen keine Veränderungen, weil wir so viel zu verlieren haben. Aber in der Politik können wir uns den Stillstand nicht leisten. Wir brauchen eine neue Regierung. Und Sie können am Sonntag beruhigt der bürgerlichen Allianz Ihre Stimme geben, denn wir verstehen uns gut. Wir kehren die Probleme nicht unter den Teppich. Wir wollen nicht den Sozialstaat abwickeln, sondern ein bewährtes Gesellschaftsmodell fit für die Zukunft machen. Reinfeldt sieht den Machtwechsel zum Greifen nahe. In Umfragen liegt die bürgerliche Allianz seit vielen Wochen knapp vor dem Linksbündnis aus Sozialdemokraten, Grünen und Linkspartei. Ein Fünftel der Wähler ist noch unentschlossen. Beobachter in Stockholm rechnen mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Minute, bei dem es am Ende auch auf die Tagesform der beiden Spitzenkandidaten ankommen könnte. Früher warben die Konservativen recht einseitig um Unternehmer und Spitzenverdiener, gelobten die Steuern zu senken und kündigten umfassende Privatisierungen im Gesundheitswesen, im Pflegebereich sowie bei Schulen und Hochschulen an. Mit den Bürgerlichen käme die soziale Kälte über das Land, klagt denn auch der Sozialdemokrat Göran Persson bei jeder Gelegenheit. Die Allianz will den Systemwandel auf Kosten der Arbeitslosen und Frührentner herbeiführen. Schauen Sie sich nur an, was Sie im bürgerlichen Stockholm gemacht haben. Da wird bei den Hospitälern erst eingespart und am Ende alles privatisiert. Fredrik Reinfeldt hat seiner Partei ein neues Image verpasst und sich dabei ausgerechnet den britischen Premier Tony Blair und seine New Labour zum Vorbild genommen. Der 41-jährige Schwede trägt bei seinen Auftritten gern Jeans und kurzärmelige Hemden ohne Schlips. Unter seiner Führung sind die neuen Moderaten eine weichere und gefühlvollere Partei geworden. Reinfeldt verspricht zusätzliche Sozialleistungen in Milliardenhöhe und profiliert sich damit beim Wahlvolk als der wahre Sozialpolitiker. Er will die Lohnnebenkosten senken, um mehr Jobs im Mittelstand zu schaffen. Die Arbeitgeber will man mit steuerlichen Anreizen dazu bewegen, mehr Jugendliche und Langzeitarbeitslose einzustellen. Die Ursache allen Übels ist, dass die Leute keine Arbeit haben. Wir können uns nicht damit abfinden, dass es in diesem Land rund 1 Million Bedürftige gibt, die dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen und auf staatliche Zuwendungen angewiesen sind. Das kann doch nicht so bleiben, nur damit die, die noch Arbeit haben, künftig noch ein bisschen besser verdienen. Die größte Trumpfkarte des jungen Herausforderers sind die politischen Partner und das gemeinsame Programm. Denn Perschons Sozialdemokraten stellen seit Jahren eine Minderheitsregierung, die von Grünen und Linkspartei nur geduldet wird. Beide Parteien sollen auch künftig als Bündnispartner bei wichtigen Abstimmungen die Mehrheiten sichern, formulierten zuletzt aber eigene machtpolitische Ansprüche. Die Grünen fordern Ministerposten in der künftigen Regierung, weil sie wieder einmal mit der Befürchtung in die Wahlen gehen, in hohem Bogen aus dem Reichstag zu fliegen. Die Zusammenarbeit mit der großen, staatstragenden Sozialdemokratie hat die Partei erstickt und ihr Profil ausradiert. Grünen-Sprecherin Maria Wetterstrand verweist auf die grünen Erfolge der letzten Jahre, ein Fangverbot für den Dorsch in der Ostsee, eine Amnestie für untergetauchte Flüchtlinge, der kräftige Ausbau der Windenergie. Eine weitere Duldung der Sozialdemokraten werde es mit ihr dennoch nicht geben, warnt Wetterstrand. Die Sozialdemokraten wissen sehr gut, dass wir uns die Regierungsmacht nicht noch einmal nehmen lassen. Es war sehr großzügig von uns, in den letzten 8 Jahren auf Ministerposten zu verzichten. Die meisten Sozialdemokraten dürften wohl einsehen, dass wir nur in einer Koalition an verlässlichen und langfristigen Zielen arbeiten können. Es kann nicht so weitergehen, dass wir uns einmal im halben Jahr zusammensetzen und uns dann auch noch im Streit die Köpfe einschlagen. Auch dem zweiten Partner der Linkspartei droht der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Unter ihrem Vorsitzenden Lars Oli, einem Altkommunisten, bewegt sich die Partei seit einiger Zeit drastisch nach links und verprellt damit die mühsam umworbenen Jungwähler. Seine Vorgängerin Gudrun Schümann holte die Sozialisten einst mit flotten Sprüchen aus der Versenkung. Sie brachte das Kunststück fertig, mit der Regierung zusammenzuarbeiten und gleichzeitig in der Opposition zu sein. Nach einer Steueraffäre mit Schimpf und Schande davon gejagt, wandelt Schümann inzwischen auf eigenen Pfaden. Ihre Frauenpartei ist mit dem Anspruch angetreten, das schwedische Parteiensystem kräftig durcheinander zu wirbeln. Die feministische Initiative streitet für einen besseren Schutz der Frauen vor Gewalttätern, für gleiche Löhne, die Einführung der Frauenquote in den Aufsichtsräten der großen Aktienunternehmen sowie die faire Aufteilung der Kinderbetreuung. Gudrun Schümann. Precis som alla andra rättigheter till ledighet är. Natürlich müssen sich Vater und Mutter zu gleichen Teilen um die Sprösslinge kümmern. Ich kann doch auch nicht zu meinem Chef gehen und sagen, mein Mann ist so müde, der braucht noch 2 Wochen Urlaub mehr. Den würde ich ihm jetzt gerne noch abtreten. Zwar haben fast alle etablierten Parteien den Feminismus für sich entdeckt. Die Initiative, der tausende Frauen aus allen gesellschaftlichen Kreisen angehören, wird dennoch nach Kräften ignoriert und von wichtigen Debatten im Radio und Fernsehen ausgeschlossen. Det är Rolf i hela släkten nu då? Ja, vad bra. Det är feministisk folkbildning. So legt die rastlose Gudrun Schümann im Wahlkampf selbst Hand an. Kräftig geschminkt, im kurzen Rock und auf Stöckelschuhen, klebt sie Plakate und bringt allerhand rosarote Luftballons mit dem Logo der Initiative unter die Schweden. Das Publikum reagiert mit gemischten Gefühlen. Wir sind doch heute schon Weltmeister der Gleichberechtigung. Wir sind auf gutem Wege. Auf die drastischen Vorschläge dieser Leute können wir gut verzichten. Drastiska slutsatser som de vill, det är bara onödigt. Det är på väg åt rätt håll. Det som hon säger också att det här med jämställdheten, vi tycker många gånger att wir sind weit gekommen mit der Gleichberechtigung, aber nur auf dem Papier und in den Sonntagsreden. So erlebe ich das am Arbeitsplatz. Ich finde das Anliegen mehr als berechtigt. Mit großen Erwartungen war sie gestartet. Doch inzwischen dümpelt die Liste in Umfragen bei einem Stimmanteil von gerade einmal 1%. In ihrer Verzweiflung haben die Frauen Jane Fonda nach Schweden eingeladen. Die streitbare Schauspielerin ist in den 60er Jahren für die Black Power-Bewegung und die Rechte der Farbigen in den USA auf die Straße gegangen. Jetzt soll sie im fernen Schweden für den Feminismus trommeln und in letzter Stunde für den nötigen Glamour sorgen. Tack så mycket. Jag älskar er. Solche Art Schützenhilfe haben die Parteistrategen der Sozialdemokraten nicht nötig. Sie verweisen auf die Erfolge ihres langjährigen Vorsitzenden Göran Persson, der in seiner ersten Amtsperiode als konsequenter Sparpolitiker die unpopuläre Sanierung des Landes heldenhaft auf sich genommen habe. Göran Persson erinnert gern daran, die schwere Finanzkrise Mitte der 90er Jahre gegen allerhand Widerstände auch aus den eigenen Reihen bewältigt zu haben. Es läuft gut für Schweden. Die Wirtschaft boomt, die Investitionen nehmen zu und wir konnten die Arbeitslosigkeit zurückdrängen. Wir leben in einer Zeit, die sich schneller verändert als jemals zuvor. In vielen Ländern gibt es starke soziale Konflikte, weil sie sich der weltweiten Finanzordnung anpassen müssen. Diesen Druck erleben wir auch hier in Schweden. Aber wir lassen niemanden zurück. Auch deshalb ist das schwedische Wohlfahrtsmodell so ungemein modern. In der Tat kann die Regierung derzeit glänzende Wirtschaftsdaten vorweisen. Die Arbeitslosenquote liegt offiziell bei rund 6%. Die Inflation ist gering, der Haushalt ausgeglichen, die Konsumfreude der Schweden ungetrübt. Finanzminister Per Nyder durfte sich über ein Wirtschaftswachstum von 5,5% im zweiten Quartal freuen. Von weiteren Belastungen für die sozial Schwachen will Persson nach den bitteren Jahren der Gesundschrumpfung nichts wissen. Für Schulen, Altenpflege und Familienförderung soll es künftig sogar mehr Geld geben. Die Sozialdemokraten wollen die Kita-Gebühren für kinderreiche Familien senken und damit die weltweit gelobte Kinderbetreuung noch weiter verbessern. Auch das versprochene Wohngeld für Rentner sowie Zuschüsse beim Zahnersatz zielen auf die Mittelschicht. Doch Persson muss sich fragen lassen, warum es in den 10 Jahren seiner Regierung keinen wirklichen Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt gegeben hat. Die offene Arbeitslosigkeit sei nur deshalb halbiert worden, weil Krankschreibungen und Frühpensionierungen im gleichen Zeitraum epidemisch zugenommen hätten, kritisiert Oppositionsführer Reinfeldt. Tatsächlich seien mehr als 1 Million Schweden im erwerbsfähigen Alter ohne Beschäftigung und auf dauerhafte Sozialleistungen angewiesen. Auch die schwedischen Konzerne haben sich in den letzten Jahren gesund geschrumpft, bemerkt Jobvermittler Lars Sjöström vom Arbeitsamt in Stockholm. Und viele Unternehmen verlegten ihre Produktion wegen der hohen Lohnkosten in die baltischen Länder oder gleich nach Asien. Die neuen Jobs in der Computer- und Telekommunikationsbranche entstehen in Indien. Die können den Auftrag dort billiger erledigen. Helena Olbeck hat in vielen unbezahlten Praktika und auch im Studium sinnlose Warteschleifen gedreht. Eine feste Anstellung ist seit Jahren nicht in Sicht. Ich habe mir eine Menge Wissen angeeignet, aber das ist gar nicht gefragt. Und einfache Büroarbeit wird auch nicht angeboten. Dafür bin ich dann überqualifiziert. Viele Schweden ohne Arbeit, Frührentner und Langzeitkranke tauchen in der Statistik erst gar nicht auf. Das hat die Regierung selbstkritisch eingeräumt. Und die Sozialkosten steigen dramatisch. Allein für Kranke und Frührentner muss der Staat jährlich rund 12 Milliarden Euro bereitstellen. Die sozialen Sicherungssysteme verschlingen fast die Hälfte der gesamten Steuereinnahmen. Langzeitarbeitslose würden immer öfter in Fortbildungsprogramme oder gleich in Pension geschickt, um sie aus den Statistiken streichen zu können, hat die Gesundheitsexpertin Hanne Schjöller beobachtet. Eine ganze Industrie von fragwürdigen Heilkundlern konkurriere um die lukrative Behandlung der ausgebrannten Arbeitnehmer. Von Lug und Trug und fragwürdigen Zahlenspielen will der einstige Reformer Pershon nichts wissen. Er sieht die Erklärung für den hohen Krankenstand im Lande in den immer härteren Zumutungen des Arbeitslebens. Das Tempo nimmt gewaltig zu. Viele kommen sowohl physisch als auch psychisch einfach nicht mehr mit. Denken Sie nur an die Frauen über 60 in den Pflegeberufen. Die Schultern und der Rücken sind kaputt. Die haben sich für die Allgemeinheit aufgezehrt und die dürfen wir doch nicht im Stich lassen. Wir wollen uns auch künftig großzügige Versicherungssysteme leisten und vertrauen darauf, dass diese Leistungen nicht ausgenutzt werden. Der 57-jährige Regierungschef ist der letzte der Sozialdemokraten um Schröder, Blair und Jospin, die sich Ende der 90er Jahre auf ihren vielbeschworenen dritten Weg in die gesellschaftliche Mitte machten. Als versierter Staatsmann bezweifelt Pershon die Regierungstauglichkeit des vor allem in der Außenpolitik noch völlig unerfahrenen Herausforderers. Doch Pershon musste in den letzten Jahren selbst eine ganze Reihe von Niederlagen einstecken. Das Referendum zur Einführung des Euro ist kläglich gescheitert. Über die europäische Verfassung wird gar nicht erst abgestimmt, denn es gäbe keine Mehrheit. Die Nachfolge an der Spitze der Partei ist nach dem Tode der von ihm als Kronprinzessin auserkorenen politischen Gefährtin Anna Lindh völlig ungeklärt. Die wenigen Talente, die sich berufen fühlten, wurden vom autoritären Parteichef vertrieben. Auch mit dem politischen Nachbeben der Tsunami-Katastrophe in Südostasien hat die Regierung immer noch zu kämpfen. Eine staatliche Untersuchungskommission übte massive Kritik an der Führungskraft des Ministerpräsidenten. Pershon muss sich vorwerfen lassen, er habe viel zu spät und gleichgültig auf die Krise reagiert und Tausende in Südostasien gestrandete Schweden im Stich gelassen. Der Vorsitzende widme sich lieber dem Ausbau seines 2 Millionen Euro teuren Gutshofes im malerischen Sörmland, giften selbst Parteifreunde. Seit fast 70 Jahren regieren die Sozialdemokraten mit kurzen Unterbrechungen, zumeist ohne eigene Mehrheit im Parlament und in jüngster Zeit auch ohne das richtige Gespür für die Stimmung im Lande. Selten waren die Zeichen für einen politischen Wechsel in Schweden so deutlich, meint der Politologe Olof Pettersson. Svensk politik präglas ju mycket av att Die Sozialdemokraten haben bis heute eine übermächtige Stellung in der schwedischen Politik. Aber die Partei ist auch tief gespalten. Quo vadis, Europa? Wie geht es weiter mit den notwendigen Reformen? Über diese Fragen ist sich niemand einig. Und gleichzeitig wächst die Unzufriedenheit mit der politischen Elite insgesamt. Immer nur auf einstige Erfolge hinzuweisen, wird auf Dauer zu wenig sein. Das war Hintergrundpolitik. Heute: Sozialdemokraten bangen um die Macht, Schweden vor den Parlamentswahlen. Eine Sendung von Alexander Budde, Redaktion Henning von Löwies. Morgen im Hintergrundpolitik: Jeder von uns ist der Staat. Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements.